früher Vormittag in Paris. Im Jahre 1894. Soll ich hier warten, Madame? Am besten, Sie kommen mit rein und helfen, die Koffer raustragen. Ist recht, Madame. Typisch. Ich mal, die Haustür ist abgeschlossen. Frederik? Frederik? Bist du bereit? Hallo, ich bin's. Die Droschke wartet. Nun komm schon, sonst verpasst du wieder den Zug. Frederik? Frederik? Oh, Frederik! Oh, mon Dieu! Kutscher! Oui, Madame. Rasch, ein Arzt! Jawohl. No, die Polizei! Der Zahn des Voltaire. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Geht es Ihnen wieder besser, Madame? Ein wenig, Herr Kommissar. Mein aufrichtiges Beileid, Madame. Danke, Monsieur. Der Tresor aufgebrochen und offensichtlich durchwühlt. Konnten Sie schon feststellen, ob etwas fehlt? Ein Zahn. Ein Zahn? Ihr Bruder verwahrte einen Zahn in seinem Tresor? Es ist ein besonderer Zahn. Er ist von Voltaire. Sie meinen den berühmten Philosophen? Wen sonst? Und dieser Zahn ist verschwunden? Haben Sie ihn vielleicht gefunden? Nein. Was wollten Sie eigentlich so früh im Haus Ihres Bruders? Ich sollte ihn zum Bahnhof bringen. Ihr Bruder wollte verreisen? Ja, für 2 Wochen ans Meer. Eigentlich wollte er schon gestern fahren, aber da hat er den Zug verpasst. Soll das heißen, wenn Ihr Bruder seinen Zug gestern nicht verpasst hätte, wäre heute Nacht niemand in diesem Haus gewesen? Ja, mein Bruder war Junggeselle, Privatier. Er lebte sehr zurückgezogen. Wusste sonst jemand außer Ihnen um diese besonderen Umstände? Vielleicht habe ich es gegenüber dem Doktor erwähnt. Wir haben über so vieles geschwatzt. Welchem Doktor? Dr. Gobineau. Er hatte mich gestern in die Oper begleitet. Gab es einen besonderen Grund, weshalb Sie es ihm gegenüber erwähnt haben könnten? Ja, schon. Er hatte mich nochmal auf den Zahn angesprochen. Auf diesen Zahn von Voltaire? Ja, Dr. Gobineau ist Historiker im Voltaire-Museum. Und das interessiert sich für diese Reliquie. Schon seit langem. Und was haben Sie damit zu tun? Ich wurde um Vermittlung gebeten. Das Museum bereitet eine große Ausstellung zum 200. Geburtstag des Meisters vor und wollte den Zahn zumindest als Leihgabe dafür haben. Aber mein Bruder wollte den Zahn nicht herausgeben. Warum nicht? Er hing daran. Professor Aurieux hatte ihn schon mehrmals gedrängt, den Zahn an sein Museum zu verkaufen. Professor Aurieux? Der Präsident der hiesigen Voltaire-Gesellschaft. Und als Frederik ihm den Zahn nicht überlassen wollte, hat der Professor ihn moralisch unter Druck gesetzt. Fast erpresst. Aber da hat er bei Frederik erst recht auf Granit gebissen. Hat also dieser Professor Aurieux Sie um diese Vermittlung gebeten? Nicht direkt. Über den Doktor, gestern Abend eben. Aber ich habe abgelehnt, weil es mir sinnlos schien, meinen Bruder umstimmen zu wollen. Wie hat Dr. Gobineau auf Ihre Absage reagiert? Er war enttäuscht. Nur enttäuscht? Vielleicht war er auch verärgert oder gar wütend innerlich. Das kann schon sein. Jedenfalls wollte er nicht mal mehr auf einen Kaffee mit reinkommen. Halten Sie es für möglich, dass der Doktor in seiner Enttäuschung und Wut noch selbst bei Ihrem Bruder vorbeigeschaut hat? Sie wollen damit doch nicht etwa andeuten, dass Dr. Gobineau sich an meinem Bruder vergriffen haben könnte? Das halten Sie also für ausgeschlossen, Madame? Dafür ist der Doktor viel zu sensibel und ängstlich. Der kann keiner Fliege. Sie wissen schon. Wie lange kennen Sie Dr. Gobineau? 3-4 Monate. Wir haben uns in der Oper kennengelernt. Rein zufällig. Rein zufällig? Jedenfalls von meiner Seite. Halten wir fest. Dr. Gobineau hat Sie gestern nach der Oper also nach Hause begleitet. Bis vor die Haustür. Wissen Sie, was er danach vorhatte? Bei ihm weiß man das nie. Manchmal ist er... Wie soll ich sagen? Unberechenbar. Aber trotzdem, alles in allem ein höchst liebenswerter Mann. Bitte, Madame, vielleicht begreifen Sie, wie wichtig meine Frage von vorhin werden kann. Ging Dr. Gobineau, als er Sie gestern Abend verließ, davon aus, dass Ihr Bruder bereits abgereist war oder nicht? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wissen Sie eigentlich genauer, wo Ihr Bruder seinen Voltairezahn aufbewahrte? Das gute Stück befand sich in einem Etui, das man an einer Kette um den Hals tragen konnte, als eine Art Amulett. Aber Frederick hat es seit Jahren schon nicht mehr getragen. Warum nicht? Das Amulett hat ihm kein Glück gebracht. Wahrscheinlich hat es ihn jetzt sogar das Leben gekostet. Ist das hier das Amulett, in dem der Voltairezahn aufbewahrt wurde? Es sieht jedenfalls so aus. In das Etui muss eine Inschrift eingraviert sein. Die Priester haben der Welt so viel Böses getan. Mein Gott, ja. Dass ich einen Zahn von Voltaire gegen sie aufbewahrt habe. Wo haben Sie das gefunden? In der Bibliothek, auf dem Fußboden. In der Nähe des Tresors. Aber das Etui ist leer. Leer? Ja. Also doch. Könnte Ihr Bruder den Zahn auch woanders versteckt und nur das leere Etui in seinem Safe aufbewahrt haben? Warum sollte er so etwas tun? Das müssen wir herausfinden. Professor vom Voltaire-Museum hat sich für heute Mittag angemeldet. Will Sie persönlich sprechen? Ach ja, der fragt bestimmt nach dem Zahn. Haben wir schon irgendwelche Erfolge vorzuweisen? Leider nein, Chef. Vielleicht solltest du deine Energie etwas mehr auf unsere Ermittlungen konzentrieren, statt auf deine Amouren, Cocu. Aber Chef, ich schwöre Ihnen... Keinen Meineid, Cocu. Oder glaubst du, dass ich die Knutschflecken an deinem Hals nicht bemerkt habe? Oh. Ich halte es für wichtiger, wenn wir erstmal nach dem Mörder suchen, statt nach diesem Zahnchef. Wir müssen nach beidem suchen. Wenn wir diese Reliquie vor dem Mörder finden, können wir vielleicht sogar einen weiteren Mord verhindern. Pardon, Monsieur. Professor Aurieux ist mein Name. Ich suche einen Herrn Kommissar Joubert. Danke, Cocu. Bin schon weg. Womit kann ich dienen, Herr Professor? Ich möchte keinesfalls aufdringlich erscheinen, Herr Kommissar. Aber wie mich Madame de Martignac hat wissen lassen, ist bei dem bedauerlichen Ableben ihres Bruders etwas verschwunden. Vermutlich gestohlen worden. Woran auch ich, das heißt wir, ich meine unsere Gesellschaft und unser Museum, seit längerem interessiert waren und auch heute noch sind. Sie meinen diesen Zahn? Von Voltaire? Eine der wenigen Reliquien unseres Meisters. Madame de Martignac hat uns wissen lassen, dass Sie Ihren Bruder deshalb schon zu seinen Lebzeiten ziemlich bedrängt haben. Ich bedränge niemanden. Aber unserer Gesellschaft, deren Präsident zu sein ich die Ehre habe, hat Monsieur de Martignac mehrfach höchst großzügige Angebote unterbreitet. Die er alle zurückgewiesen hat? Zum Leidwesen und Unverständnis vieler unserer Mitglieder und Mäzene. Denn wie Sie sicherlich verstehen werden, versuchen wir alles aus der Hinterlassenschaft unseres Namenspatrons zusammenzutragen, um es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Verstehe. Besitzt Ihr Museum schon andere derartige Reliquien? Eine einzige. Aha. Den zweiten Zahn. Einen zweiten Zahn von Voltaire? Ui, alle übrigen leiblichen Zeugnisse seines irdischen Lebens sind leider vernichtet worden oder verschollen. Nur diese beiden Zähne sind übrig geblieben. Und sein Herz natürlich. Das wurde nach vielen Umwegen vom französischen Staat angekauft und 1864 von Napoleon III. Der Bibliothèque Nationale übergeben, wo es heute als Nationalheiligtum verwahrt wird. Ja, dann beginne ich zu verstehen, dass diese Zähne offenbar auch äußerst wertvoll sind. Zumindest in den Augen gewisser Verehrer. Das kann man wohl sagen. Sie haben den Zahn also noch nicht gefunden. Bedauere. Aber wir arbeiten daran. Wenn ich wir Ihnen dabei irgendwie behilflich sein können. Ich will Ihnen unsere Unterstützung natürlich nicht aufdrängen, aber... No, durchaus. Wenn Sie mir beispielsweise eine Liste all jener anderen Dinge schreiben würden, die, wie Sie sagten, vernichtet bzw. verschollen sind, mit ein paar Angaben, wo und wann derartiges geschah, das würde uns sicherlich weiterhelfen. Wenn Sie es wünschen. Selbstverständlich. Übrigens, ich würde mir auch Ihr Museum gerne einmal anschauen. Sie sind jederzeit herzlich willkommen, Herr Kommissar. Sie meinen, dieser Professor scheidet damit als möglicher Mörder und Einbrecher aus? Das habe ich nicht gesagt, nur dass er den Zahn nicht zu haben scheint. Was aber nicht ausschließt, dass er danach gesucht hat. Du sagst es, Cocu. Erwägen Sie denn auch die Möglichkeit, dass der Mörder mit seinem Einbruch Erfolg gehabt und den Zahn gefunden haben könnte? Natürlich. Ausschließen können wir bei einer derart unklaren und vieldeutigen Indizienlage gar nichts. Sie meinen das Amulett, das ja allein die Echtheit des Zahns bezeugt. Dass dies zurückgelassen wurde, belegt doch eigentlich, dass der Zahn nicht drin war, oder? Nicht unbedingt. Vielleicht war der Zahn doch drin und der Dieb hat ihn ohne Etui mitgenommen. Aber lass das mal meine Sorge sein, Cocu. Du kümmerst dich um den Zahn und ich mich um den Mörder. Wenn uns mein Vater hier erwischt, bringt er uns um. Beide. Der ist bei Voltaire im Museum. Und ich bin immer noch dabei. Im Haus von Monsieur de Martignac nach dem verschwundenen Zahn zu suchen. Eine Nadel im Heuhaufen. Weißt du übrigens, dass ich dem alten Herrn erst vor kurzem noch begegnet bin? Du? Ja, ich. Komischerweise beim Zahnarzt. Wo? Ich helfe doch manchmal bei unserem Zahnarzt an der Ecke als Sprechstundenhilfe aus. Ja. Da war auch Monsieur Patient. Hatte wohl Probleme mit seiner Prothese. Und jetzt ist er an der gestorben. An seiner Prothese? Ja. Der Einbrecher scheint ihn gewirkt zu haben, um das Versteck des Zahns aus ihm herauszupressen, meint dein Vater. Und dabei muss die Prothese zerbrochen sein. Die scharfen Porzellanteile und Stahlbügel haben ihn dann von innen Mund und Schlund aufgerissen. Die Zunge zerschnitten und folglich wird er an seinem eigenen Blut erstickt sein. Aua! Ja, endlich auf! Sonst mag ich dich gar nicht mehr küssen. Kommissar Joubert? Ja, bitte? Gobineau ist mein Name. Professor Aulieu ist noch verhindert und hat mich beauftragt, Sie durch unsere heiligen Hallen zu führen. Tja, dann folge ich Ihnen. Ja. Wir befinden uns hier im ehemaligen Hotel des Marquis de Villette. Als dessen Ehrengast ist François-Marie Arouet, der mit 25 den Namen Voltaire annahm und hier die letzten Tage seines Lebens verbrachte, am Abend des 30. Mai 1778 im Alter von 84 Jahren verschieden. Sein Sterbezimmer, in dem die ärztliche Obduktion und Einbalsamierung seiner Leiche vorgenommen wurde, ist leider nicht mehr zu besichtigen. Es befand sich in einem kleinen Gartenhaus, dort auf dem Hof. Voltaire wurde mumifiziert? Pfui, es hatte schon vorher wochenlange Querelen mit der Geistlichkeit gegeben, ob, wo und wie die sterblichen Überreste des großen Freidenkers und Gotteslästerers beigesetzt werden könnten. Schließlich fand man als letzten Ausweg eine Abtei in der Nähe von Troyes, die von Verwandten Voltaires beaufsichtigt wurde. In dieser Vitrine sehen Sie ein paar persönliche Dinge des Meisters. Dort eine seiner berühmten Nachtmützen. Da es in Paris sehr schwül war, hatte man schon in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai den Körper geöffnet und die Innereien entnommen. Beteiligt waren 4 Personen, der Chirurg Tri, der Arzt Lepinois, der Apotheker Mitoir und ein Assistent, Brisard. Bereits in dieser Nacht begann ein Kampf und eine Odyssee, die sich bis in unsere Gegenwart fortsetzen sollte. Ja, darf ich Ihnen eine Frage... In diesem Raum sehen Sie Voltaires kleine Arbeitsbibliothek aus Schloss Ferney. Exakt 6154 Bände, alle mit den bissigsten Aperçus gewürzt. Seine große Bibliothek hat Katharina II. Gekauft, die er familiär meine Käthe nannte und die sein Schloss von Ferney in Zarskoje-Selo nachbauen ließ. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Odyssee. Richtig. Wie Voltaire zeit seines Lebens niemals zur Ruhe und Frieden kam, gelang es ihm auch nach seinem Tode nicht. Darf ich Sie etwas fragen, Doktor? Nachher bitte. Der Apotheker nahm sich anstelle eines Honorars das Gehirn des Meisters. Er kochte es in Alkohol und stellte es auf seinen Schreibtisch. Charles de Villette, Voltaires damaliger Gastgeber, begnügte sich mit dem Herzen. Hier sehen Sie das Originalmanuskript des Candide, dort den Briefwechsel mit D'Alembert und Diderot, die Enzyklopädie betreffend. Voltaires einbalsamierter Körper wurde dann wieder zusammengeflickt. Man zog dem Toten eine Mütze über den leeren Schädel und wickelte den Leichnam in seinen Morgenrock bei. Einbruch der Dunkelheit band man die Mumie auf der Sitzbank seiner Kutsche fest und brach nach Troyes auf. Es sollte so aussehen, als ob der berühmte Mann noch lebte und auf sein Schloss bei Genf abreiste. Ist Ihnen nicht wohl, Doktor? Geht schon wieder. Irgendwelche Probleme, Gobineau? Nein, Herr Professor, endlich. Ich bin untröstlich, Kommissar, eine dringende Verpflichtung. Aber unser Doktor wird mich bestens vertreten haben, da bin ich mir sicher. Danke, Gobineau. Ja, bitteschön, gern geschehen. Meine rechte Hand und die gute Seele dieses Hauses. Ach, Doktor? Ja? Manchmal leider etwas verwirrt. Ich würde Sie anschließend noch kurz sprechen wollen. Ja? Ja, wieso? Wenn's sein muss, ich bin in meiner Kammer, im Keller. Ich werde Sie nachher zu ihm geleiten, Herr Kommissar. Sehr freundlich. Wie ich sehe, renovieren Sie gerade? Ja, wir bereiten uns auf den bevorstehenden 200. Geburtstag des Meisters am 21. November vor, den wir mit einer großen Ausstellung festlich begehen werden. Ach, aus diesem Anlass waren Sie wohl auch so dringlich am Erwerb der zweiten Zahnreliquie interessiert. Wir sind es noch immer, Kommissar, und hoffen mit Ihrer Hilfe, das kostbare Kleinod bald wiederzufinden. Verstehe. Und wo haben Sie den anderen Zahn aufbewahrt? In unserem Tresor. Wenn ich Sie in mein Büro bitten dürfte. Bitte. Das ist das gute Stück. Nummer 1. Ach. Aber nicht berühren. Oh, pardon. Und woher wissen Sie, dass dieser Zahn echt ist? Erlauben Sie mal. Dieser Zahn wurde von meinem Amtsvorgänger bei der Gründung dieses Museums in seinen Bestand eingebracht. Ihr Amtsvorgänger? Der berühmte Professor Bernard. Seine große Studie über die komplizierte Freundschaft mit Friedrich II. Von Preußen gilt noch heute als ein Meilenstein der Voltaire-Forschung. Und wie ist Ihr Amtsvorgänger an diesen Zahn gelangt? Er hat ihn im Jahre 1823 von einem Monsieur Charon aus Troyes käuflich erworben. Darüber gibt es ein offizielles Dokument. Das würde ich gerne mal einsehen. Ich werde es Ihnen aus unserem Archiv heraussuchen lassen. Haben Sie an die Liste gedacht, um die ich Sie gebeten hatte? Selbstverständlich, hier ist sie. Tja, nach der Revolution wurden Voltaires Gebeine von Troyes in das Pantheon von Paris überführt. Aber selbst dort kamen sie nicht zur Ruhe. In einer dunklen Nacht des Jahres 1814 wurden die Särge Voltaires und Rousseaus, die zu ihren Lebzeiten nicht gerade befreundet waren, dort aber Seite an Seite lagen, heimlich geleert und wieder verschlossen. Erst ein halbes Jahrhundert später, im Zweiten Kaiserreich, ist dieser Leichenraub aufgedeckt worden. Ein Journalist gab den Anstoß, eine Order des Kaisers löste dann entsprechende Recherchen aus. Schließlich kam die Polizei einer regelrechten Verschwörung auf die Spur. Dass nämlich Ultraroyalisten um den königlichen Münzdirektor Puy Morin die Skelette auf einen Schindanger bei Bercy geschafft und dort in einer Grube mit ungelöschtem Kalk entsorgt hatten. Alles Suchen danach blieb bis heute erfolglos. Wirklich tragisch, Herr Professor, aber sehr interessant. Ich denke, Sie werden mir noch einige Nachhilfestunden in nationaler Geschichte geben müssen. Mit Vergnügen. Und jetzt werde ich Ihnen den Weg ins Reich unseres Doktors zeigen. Sehr freundlich. Ist Dr. Gobineau eigentlich ein zuverlässiger Mitarbeiter, Herr Professor? Warum fragen Sie das? Könnte es sein, dass er auch ein ureigenes, ganz persönliches Interesse an dem verschwundenen Zahn hat oder hatte? Das hoffe ich. Er ist jedenfalls ein ebenso großer Verehrer unseres Meisters wie wir alle. Bisher hat er mir keinen Anlass gegeben, an seiner Loyalität mir und unserem Museum gegenüber zu zweifeln. Dort, hinter der schwarzen Tür, finden Sie ihn. Ich darf mich hier vorläufig verabschieden. Danke, Herr Professor. Danke. Ach, Voltaire. Voltaire? Ich bin so glücklich und dankbar, dass Sie mir wieder einmal die Ehre erweisen. Mit wem redet er? Und deshalb will ich unsere kostbare Zeit nutzen für eine letzte Frage. Unser Museum bereitet gerade Ihren 200. Geburtstag vor. Der Professor hat eine Festschrift verfasst. Ich soll ein Motto auswählen, aber ich vermag mich nicht zu entscheiden. Drei Ihrer schönsten Sentenzen habe ich rausgesucht. Sagen Sie mir, welche Sie möchten. Entweder. Es braucht nur 2 bis 3 mutige Menschen, um den Geist einer Nation zu ändern. Oder. Wenn Bücher auch nicht gut oder schlecht machen, besser oder schlechter, machen sie doch. Oder drittens, wer dem Verbrechen Nachsicht übt, wird sein Komplize. Das ist schon aussortiert. Dafür steht noch zur Debatte. Man kann die Menschen zur Vernunft bringen, indem man sie dazu verleitet, selber zu denken. Warum schweigen Sie, Meister? Bin ich einer Antwort nicht würdig? Habe ich Sie gekränkt, verärgert, verletzt? Nein, bitte warten Sie, helfen Sie mir, Meister! Kommen Sie rein? Ich dachte, Sie hätten Besuch. No, Herr Kommissar, ich führe gelegentlich Selbstgespräche. Die Einsamkeit, die Luft, in dem Loch, Sie verstehen, aber verraten Sie mich nicht. Die Wände hier haben Ohren. Aha. Ich habe im Grunde nur eine Frage, Doktor. Den verschwundenen Voltaire-Zahn betreffend. Psst, leiser bitte. Was kann der Mörder von Monsieur de Martignac mit dem gestohlenen Zahn eigentlich anfangen? Nicht viel. Das ist wie mit einem berühmten Gemälde. Verkaufen könnte er den Zahn nur inoffiziell an einen privaten Sammler oder Liebhaber. wenn er ihn nicht selbst in seinem Kämmerchen versteckt und sich täglich daran ergötzen will. Noch eine Frage. Ja, aber rasch! Der Chef hört mit! Mal unter uns, Doktor. Wie ist er eigentlich so? Als Chef, meine ich. Ein Ungeheuer! Ein Monstrum! Wenn einer wegen eines Voltaire-Zahns mordet, dann er! Haben Sie da irgendwelche Beweise dafür? Natürlich nicht. Der hinterlässt keine Spuren. Verstehe. Was ich eigentlich fragen wollte, Doktor. Hm? Wo haben Sie den Rest der Opernacht verbracht, nachdem Sie Madame de Martignac nach Hause begleitet hatten? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich bin in mein Bett. Noch mehr gefällig? Und es könnte nicht sein, dass Sie Monsieur de Martignac noch einen Besuch abgestattet haben? Nachdem Madame Ihnen bei seinem Zahn nicht weiterhelfen konnte? Oder wollte? Sie wollen doch damit nicht sagen, dass Sie mich für seinen Mörder halten! Natürlich nicht, Doktor. Beruhigen Sie sich. Sie halten diesen Dr. Gobineau für verrückt? Ganz normal scheint er jedenfalls nicht. Vielleicht hat er Ihnen nur was vorgespielt. Ja, auch möglich. Übrigens hier, Cocu, das ist die Liste von Professor Aurieux über die verschollenen Leichenteile. Überprüf die mal auf irgendwelche Unstimmigkeiten oder Auslassungen. Mhm. Bis wann? Vorgestern, Cocu. Aber wie soll ich das alles schaffen? Vielleicht fährst du deine neue Affäre mal ein bisschen auf Sparflamme, Cocu. Finden Sie den Eifer und die Hilfsbereitschaft dieses Professors nicht etwas merkwürdig, Chef? Sollte ich? Als wenn er uns benutzen wollte, um auf die Spur seiner Reliquie zu kommen. Und, was wäre so verwerflich daran? Vielleicht hat er den Zahn bereits und will sich nur aus unserer Schusslinie bringen. Alles möglich. Unser Problem ist nur, dass wir nichts in der Hand haben, um wenigstens einen von beiden festzunageln. Was machen wir jetzt? Warten. Bis sich einer von ihnen verrät? Ich? In der Mordnacht? Reine Routinefrage, Herr Professor. Es wäre trotz meines hohen Alters sicherlich ein leichtes für mich, eine gewisse junge Dame dazu zu bringen, mir ein Alibi für die fraglichen Stunden zu geben. Aber ich verzichte darauf, Sie zu belügen, Kommissar, und mute Ihnen stattdessen die bittere Wahrheit zu. Ich habe die betreffende Nacht hier an meinem Schreibtisch verbracht. Hier im Museum? Ui. Die ganze Nacht. Da mein einziger Mitarbeiter es vorzog, sich in der Oper zu amüsieren, musste ich selbst die dringend notwendigen Arbeiten erledigen. Sagen Sie, ganz im Vertrauen, Herr Professor, ist Dr. Gobineau eigentlich ganz gesund? Mon Dieu, wer ist das schon? Er hat gelegentlich Aussetzer, auch Anfälle. Hat er sie etwa angegriffen? Mein Gott, ich hätte Sie warnen müssen. Manchmal ist er nämlich gar nicht so harmlos, wie er aussieht. Hatten Sie ihn beauftragt, an diesem Opernabend bei Madame de Martignac noch einmal einen Vermittlungsversuch in Bezug auf Voltaires Zahn zu unternehmen? Allerdings. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass sich gerade in dieser Nacht noch derartige Tragödien ereignen würden. Ist eigentlich ein gutes Alibi für Sie, nicht wahr? Wie meinen Sie das? Nun, niemand wird Ihnen unterstellen, dass Sie einen friedlichen Vermittlungsversuch in Gang setzten und gleichzeitig, bevor Sie über dessen Scheitern informiert waren, selbst zur Tat schritten. Wenn Sie es so sehen wollen, bin ich einverstanden. Darf ich Ihrem Tonfall aber entnehmen, dass Sie mich dennoch irgendwie verdächtigen? Damit werden Sie leben müssen, Herr Professor, bis ich mich endgültig von Ihrer Unschuld überzeugt habe. Sie trauen mir also eine derartige Hinterhältigkeit und brutale Skrupellosigkeit tatsächlich zu? Na, wir wissen doch beide, dass wegen gewisser Reliquien nicht nur Morde begangen, sondern sogar Kriege geführt wurden, Herr Professor. War diese Beleidigung der einzige Grund Ihres Kommens, Kommissar? Ach, seien Sie doch nicht so empfindlich, Professor. Früher hätte ich Sie jetzt zum Duell gefordert. Als Staatsbeamter sind mir Duelle leider untersagt. Aber eigentlich wollte ich auf Ihr freundliches Angebot aus unserem ersten Gespräch zurückkommen. Welches Angebot? Uns bei unseren Ermittlungen behilflich zu sein, mit Ihrem Fachwissen zur Seite zu stehen. Aber selbstverständlich, Kommissar. Ich werde alles tun, um unsere Gesellschaft und unser Museum von jeglichem Verdacht reinzuwaschen. Was wollen Sie wissen? Etwas mehr über Ihren Zahn. Wie ist Ihr Amtsvorgänger an den gekommen? Das ist eine lange Geschichte, Kommissar. Ja, machen Sie die Kurzfassung. Ich gebe mir Mühe. Also dann. 1791 wurde die Abtei bei Troyes, in der Voltaire ursprünglich begraben lag, als nationales Eigentum verkauft. Zunächst stritten sich die beiden Gemeinden Troyes und Romilly um die sterblichen Überreste des teuren Toten. Als auch Paris Ansprüche anmeldete, wollte Romilly wenigstens den rechten Arm und Troyes den Kopf behalten. Aber die Hauptstadt bestand darauf, dass der Vater der Revolution der ganzen Nation gehöre und nicht in Einzelteile zerlegt werden dürfe. Als das Skelett schließlich seine Reise nach Paris antrat, war es schon nicht mehr vollständig. Der linke Fuß und ein paar Mittelhandknochen fehlten. Auch aus dem Kiefer hatten sich die zwei letzten Zähne gelöst. Alle übrigen hatte Voltaire schon zu seinen Lebzeiten verloren. Unseren Zahn erhielt ein Stadtbeamter namens Charon, der die Überführung leitete als Anerkennung und Dank. Der andere Zahn landete bei einem Journalisten namens Lemaitre. Als der im Irrenhaus von Bicêtre starb, erbte den Zahn sein Vetter, der in Paris Zahnarzt war. Von dem hat ihn dann der selige Monsieur de Martignac erworben. Allen Respekt, Herr Professor. Aber noch ein letztes. Wo, meinen Sie, sollten wir nach dem verschwundenen Zahn suchen? Sind Sie der Kriminalist oder ich? Wo würden Sie ihn verstecken? Da ich ein Museum leite, würde ich ihn überhaupt nicht verstecken, sondern in aller Öffentlichkeit zur Schau stellen. Was gibt's denn so Dringliches, Cocu? Ich hab den Auktionator aufgetrieben. Was? Welchen Auktionator? Von dem verschwundenen Gehirnchef. Hilf meinem Gedächtnis, Cocu. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden. Also, laut Liste von Professor Aurieux wissen wir, dass Voltaires Hirn gleich nach der Obduktion an den Apotheker Mitois ging. Es wurde dann durch verschiedene Generationen dieser Familie vererbt, bis sie ausstarb und der Nachlass 1876 versteigert wurde. Alle erfolgreichen Bieter dieser Auktion sind notiert. Seltsamerweise nur jener nicht, der das Hirn erwarb. Und konnte uns dein Auktionator weiterhelfen? Nicht wirklich. Er konnte sich nur noch sehr ungenau an den damaligen Käufer erinnern. Schwarzer Vollbart und sehr langes Haupthaar. Weißt du, Cocu, ich überlege die ganze Zeit, da wir bei der Suche nach dem Mörder nicht weiterkommen, ob wir nicht zunächst nach einem Ort suchen sollten, wo man gewisse Dinge, sei es ein Gehirn, einen Zahn oder andere Reliquien, unbemerkt aufbewahren kann. Sie meinen so eine Art geheime Kultstätte? Ja, gab es nicht schon mal sowas Ähnliches? In diesem Schloss bei Genf? Ja, im Schloss von Ferney, das Monsieur de Villette von Voltaires Erben gekauft hatte und wo er zunächst das Herz Voltaires aufbewahrte. Dort soll er im ehemaligen Arbeitszimmer ein Monument aus Marmor für seinen Angebeteten errichtet haben, mit einer Inschrift über der Tür. Sein Herz ist hier, sein Geist überall. Bon, ich glaube, du wirst morgen eine kleine Reise antreten müssen, Cocu. Ich habe morgen ein Rendezvous. Das muss warten. Sie können aber auch alles versauen. Vielleicht kann ich dich bei deiner neuen Flamme ja vertreten. Nee, besser nicht, Chef. Meister Voltaire, soll ich gestehen, was ich wirklich an Ihnen bewundere? Nicht Ihr Genie und Ihre Vielseitigkeit, die Klarheit und Kühnheit Ihrer Gedanken, Ihren Freiheitsdrang und Ihr Gerechtigkeitsstreben. sondern ihre Courage, ihren intellektuellen, ganz persönlichen Mut. Mit allen haben sie sich angelegt, mit der Justiz, der Zensur und der Kirche. Weder Gott, Papst noch Teufel gefürchtet, vor niemandem gekuscht und gekrochen, nicht mal vor dem eigenen König. Wenn ich ihren Mumm hätte, Meister, dann würde mein großer Professor nicht mehr so grinsen. Dann ich... Sagen Sie mal, Bobino, was hat der Kommissar eigentlich von Ihnen gewollt? Ist das eine dienstliche Frage, Herr Professor? Wissen Sie, dass er Sie des Mordes am Bruder Ihrer neuen Freundin verdächtigt? Ja, aber wie kommt er auf eine derart absurde Idee? Das fragen Sie mich. Sie müssen sich ja wieder aufgeführt haben. Aber Sie wissen, dass ich Sie als Mitarbeiter sehr schätze, Gobineau. Deshalb möchte ich Sie ungern im Gefängnis sehen. Also wenn Sie irgendetwas mit dem Tod von Monsieur de Martignac beziehungsweise dem Verschwinden seines Zahns zu tun haben... Aber was denken Sie denn von mir, Herr Professor? Ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie wenigstens mir die Wahrheit sagen, Gobineau. Haben Sie den zweiten Zahn? Ich schwöre Ihnen, Herr Professor! Ich glaube Ihnen nicht, Gobineau. Aber wie kann ich Sie nur überzeugen? Darüber werden wir später reden. Das Voltaire-Zimmer? Ja. Das ist vermietet. Aha. An wen, wenn ich fragen darf? Irgendeinen Grafen von Rimini. Genaueres müsste man in den Verträgen nachschauen. Die laufen schon seit vor meiner Zeit. Könnte ich das Zimmer mal sehen? Da müsste ich den Schlüssel erst suchen. Wenn ich Ihnen diese Mühe zumuten dürfte, Marquise. Sonst kommt eigentlich immer ein anderer Herr, der bringt seinen Schlüssel gleich mit. Ach ja? Kommt dieser Herr oft? Ja, selten. Trägt dieser Herr ein Vollbart und sehr langes Haupthaar? Ja. Warum fragen Sie? Herr Professor, wollen Sie zu mir? Ich bitte um Polizeischutz, Kommissar. Jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Bedroht man Sie? Es geht nicht um mich, Kommissar. Es geht um das Herz von Voltaire. Ja, aber das wird doch in der Bibliothek Nationale gut und sicher verwahrt. Fürchten Sie dort einen Raub oder Überfall? Dort nicht, aber in meinem Museum. Ich verstehe nicht ganz, Herr Professor. Ich habe schon vor einem guten Jahr bei der Bibliothek Nationale angefragt, ob man unser Museum anlässlich der großen Ausstellung zum 200. Geburtstag nicht das Herz von Voltaire ausleihen würde. Und heute habe ich tatsächlich die Zusage erhalten. Meinen Glückwunsch, Professor. Aber Kommissar, gerade Sie werden verstehen, dass ich dieses Angebot nur reinen Gewissens annehmen kann, wenn ich auch für die Sicherheit dieser kostbaren Reliquie unseres Meisters garantieren kann. Na, diese Haltung ehrt Sie, Herr Professor. Und ich werde mein Möglichstes tun, um Ihnen zu helfen. Das vergesse ich Ihnen nie, Kommissar. Hey, Cocu, hierher! Sie holen mich vom Bahnhof ab, Chef? Ja, die Ereignisse überschlagen sich. Du wirst gebraucht, dringend. Auch ich habe Neuigkeiten, Chef. Später. Mein Plan scheint aufzugehen, Cocu. Der Direktor der Bibliothek Nationale hat auf meine Intervention hin den Antrag des Professors positiv beschieden. Das Herz Voltaires wird für 3 Tage und Nächte in seinem Museum ausgestellt. Und du wirst dich auf die Lauer legen und den Objektschutz übernehmen. Und zwar rund um die Uhr. Ich? Keine Aber... Diskussion. Was hast du in Schloss Ferney gefunden? Ein Gehirn, einen linken Fuß und noch ein paar andere Knochen. Hab ich es doch geahnt. Ja. Chapeau, Chef. Alles steht offen in dem ehemaligen Kultzimmer, das seit Jahrzehnten an irgendeinen Grafen von Rimini vermietet ist. Gelegentlich erscheint ein Abgesandter des geheimnisvollen Mieters und der trägt... Vollbart? Und sehr langes Haupthaar. Hört sich ja langsam an wie ein Steckbrief unseres guten Dr. Gobineau. Man braucht ihm nur noch einen falschen Bart anzukleben. Habe ich auch schon gedacht, Chef. Allerdings, einen Zahn habe ich in dem Kultzimmer nicht gefunden. Abwarten, Cocu. Abwarten. Ach, Voltaire. Zweifel ist keine angenehme Voraussetzung, aber Gewissheit ist eine absurde. Wie wahr? In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn und was für eine. Am Grunde eines Problems hockt immer ein Deutscher. Herr Professor, habe Sie gar nicht kommen hören. Merken Sie nicht, dass Sie sich langsam lächerlich machen, Gobineau? Nicht nur, dass Sie immer mehr das Auftreten und die Gewohnheiten unseres Meisters imitieren und nachäffen, und zwar ganz miserabel nachäffen. Oh. Dabei können Sie noch so viele seiner Texte auswendig lernen. Sie werden nie ein Voltaire. Sie werden immer nur der kleine, armselige Dr. Gobineau sein und bleiben, das Faktotum und der Diener seines Tempels. Begreifen Sie das endlich! Und Sie sind nicht Gott, Herr Professor! Das habe ich als echter Voltairianer auch nie behauptet, Sibo. Was soll ich tun? Hey, Cocu, mach auf, ich bin's. Wenn man sie hier sieht, Chef, bricht keiner mehr ein. Dann lass es dunkel. Wo geht's lang? Ich führe Sie, Chef. Dort in der Ecke, direkt zu dem Porträt von Friedrich II., habe ich mein Lager. Irgendwas Auffälliges? Allein Dr. Gobineau hat mir einen nächtlichen Besuch abgestattet. Ach ja? Was wollte er? Angeblich sich nur überzeugen, dass hier alles in Ordnung ist. So, so. Aber ich habe ihn noch nicht mal in die Nähe von Voltaires Herz gelassen. Und? Kein Besucher mit Vollbart und langem Haupte? Bisher nicht. Stimmt was nicht, Chef? Das riecht hier so eigenartig. Was meinen Sie, Chef? Nach einem gewissen Duft, den ich von meiner Tochter her kenne. Ich schwöre Ihnen, Chef. Wenn ich dich mit Mimi erwische, Cocu, dann hast du deine letzte Amore hinter dir. Aber ihre Tochter ist doch gerade mal volljährig. Eben, Cocu. Eben. Ich habe Sie zu mir gebeten, Herr Kommissar, weil ich Ihnen das hier zeigen wollte. Ein künstliches Gebiss? Ja, etwas ganz Neuartiges. Die Zähne sind noch aus Porzellan. Jetzt aber in Kautschuk gefasst. Mein Bruder hatte es bei seinem Zahnarzt in Auftrag gegeben. Und als der nun von Frederiks Ableben hörte, hat er angefragt, was er damit machen soll. Madame de Martignac, was wollen Sie mir damit sagen? Der linke obere Eckzahn, der so leicht gelblich schimmert. Ist das Voltaires Zahn? Ja. Er hat meinem Bruder das Leben gekostet. Und jetzt? Am liebsten würde ich das Ding eher heute als morgen wieder los sein. Vielleicht gebe ich es doch dem Museum. Dann habe ich endlich Frieden. Ich verstehe Ihre Gefühle, Madame, aber wenn Sie uns wirklich helfen wollen, den Mörder Ihres Bruders zu fassen, dann muss ich Sie bitten, die Reliquie noch einige Tage in Ihrem Haus aufzubewahren. Aber dann wird man auch mich ermorden. Nicht, wenn Sie niemandem von Ihrem Fund erzählen, Madame. Auch Dr. Gobineau nicht. Cocu, weißt du, was der Direktor von der Bibliothek Nationale bei uns zu suchen hatte? Nein, aber seien Sie froh, dass Sie ihm nicht in die Arme gelaufen sind, Chef. Wieso? Ist was? Mit dem Herzen? Ich bin aus seinem Geschrei nicht schlau geworden. Er hat getobt wie ein Irrer. Weshalb? Cocu? Seine Experten behaupten, das Herz, das sie von Professor Aurieux zurückbekommen haben, sei nicht mit dem identisch, das sie ihm ausgeliehen hätten. Wie? Was? Das Herz wurde vertauscht? Aber das kann doch nicht sein, oder? Cocu! Natürlich nicht. Ich habe es keinen Moment aus den Augen gelassen. Die müssen sich irren, alle. Der Mann hat die besten Fachleute, die irren sich nicht, alle. Er hat gedroht, zum Präfekten und zum Minister zu gehen. Hat er schon Professor Aurieux zur Rede gestellt? Der ist verreist. Verreist? Wohin? Das weiß niemand. Niemand? Nein. Auch Dr. Gobineau nicht? Auch der ist nirgendwo zu erreichen. Hör gut zu, Cocu. Du versuchst sofort, den Direktor abzufangen, bevor er den Präfekten oder den Minister gesprochen hat. Jawohl. Beschwöre ihn, meinetwegen auf den Knien. Er soll uns noch 3 Tage Aufschub gewähren. Und wenn er stur bleibt und nicht will? Sag ihm, nur so besteht eine begründete Hoffnung, dass wir den Dieb mit seiner Leihgabe zu fassen bekommen. Und wie wollen Sie das anstellen, Chef? Frag nicht so dämlich. Beeil dich. Bin schon unterwegs. Ich weiß, dass du zu Hause bist, Cocu. Nun komm schon. Von mir brauchst du dich nicht zu verstecken. Ich versteck mich doch nicht. Ich habe nur schon geschlafen, mit Verlaub. Wir haben jetzt keine Zeit zum Schlafen. Hast du den Direktor noch rechtzeitig erwischt? Im Vorzimmer des Präfekten, im letzten Moment. Und, was hat er gesagt? 3 Tage will er noch warten, aber keine Minute länger. Dann zieh dich an. Wir müssen ins Schloss von Ferney, in das Kultzimmer. Warum denn das? Erzähle ich dir auf der Fahrt. Das ist unsere letzte Chance, den Reliquienmörder zu fassen. Aber das wird doch wieder nichts bringen. Willst du schon aufgeben? Na gut. Bin in einer halben Stunde in der Präfektur. Reise fertig und keine Sekunde später, Cocu. Reise fertig und keine Sekunde später, Cocu. Ja. Die reinste Schikane. Ich glaube, dein Vater ahnt etwas. Du, vielleicht sollten wir es ihm langsam sagen. Damit warten wir lieber noch etwas. Aber eins darf er niemals erfahren. Mhm. Was denn? Dass ich von deinem Zahnarzt und Monsieur de Martignacs Besuchen dort schon länger wusste. Mhm. Und warum darf er das nicht erfahren? Weil ich Idiot von alleine hätte draufkommen müssen, wo dieser verdammte Zahn gesteckt hat. Na gut, wie du willst. Ich schwöre. Ganz übel, Chef. All diese Knochen und Eingeweide, das ist alles so eklig, pervers und makaber. Also wenn du keine Leichenteile sehen kannst, wirst du dir einen anderen Beruf suchen müssen, Cocu. Vielleicht mache ich das auch. Ich kapiere immer noch nicht, wie man mich mit dem Herzen derart austricksen konnte. Mach dir doch keinen Vorwurf. Wer, denken Sie, wird durch diese Tür kommen, wenn jemand kommt? Warten wir es ab. Vielleicht kommen ja beide. Aber bleiben Sie für längere Zeit, Monsieur? Chef, ich glaube, da... Das ist mir leider nicht möglich, Marquis. Psst, Licht aus. Ich muss noch heute Nacht weiterreisen. Ach, Sie Ärmster. Aber ein Tässchen Tee werden Sie mir doch nicht abschlagen. Das wird sich noch einrichten lassen, Madame. Wie reizend. Dann gehe ich gleich in die Küche und setze das Teewasser auf. Ich werde Sie nicht lange warten lassen, Madame. Guten Abend, Monsieur. Wie? Mein Gott, haben Sie mich erschreckt? Darf ich Ihnen die Kerze abnehmen, Herr Professor? Sonst geht Ihre ganze Kultstätte in Flammen auf. Das Paket bitte auch. Sonst bekommt der Direktor der Bibliothek National auch noch einen Herzanfall. Ich muss mich setzen. Und nehmen Sie ruhig Ihre Perücke und den Vollbart ab. Unsere kleine Plauderei wird eine schweißtreibende Angelegenheit für Sie werden. Ich habe es geahnt. Was haben Sie geahnt? Dass die plötzliche Genehmigung der Leihgabe eine Falle war. Warum sind Sie dennoch hineingetappt? Ich konnte einfach nicht anders. Die Verführung, nun auch noch das Herz Voltaires zu besitzen, war einfach zu groß. Verstehe. Sie konnten der Versuchung nicht widerstehen. Auch nicht bei Monsieur de Martignac, nicht wahr? Ich habe ihn nicht erwürgen wollen, Kommissar. Das müssen Sie mir glauben. Nicht vorsätzlich. Das glaube ich Ihnen sogar. Ist dieses Kultzimmer hier eigentlich Ihre Idee? Nein, Das meiste habe ich schon von meinem Amtsvorgänger übernommen. Und ich musste ihm an seinem Totenbett schwören, sein Vermächtnis weiterzuführen und sein Werk zu vollenden. Weiß Dr. Gobineau von Ihrem Doppelleben? Der Trottel? Natürlich nicht. Ha, deshalb haben Sie bewusst unseren Verdacht auf ihn gelenkt. Zu etwas anderem war er ja nicht zu gebrauchen mit all seinen Marotten. Und wo ist Dr. Gobineau jetzt? Ich musste ihn einweisen lassen. Er hält sich inzwischen für die Reinkarnation unseres Meisters. Und dass er auch noch von Madame de Martignac den Laufpass bekam, hat dem Ärmsten den Rest gegeben. Echtes Mitgefühl hört sich anders an, Professor. Deshalb frage ich mich auch, was Sie wohl täten, wenn Sie erfahren würden, dass Madame de Martignac den Zahn Ihres Bruders wiedergefunden hat. Umbringen würde ich Sie jedenfalls nicht. Dazu wäre ich ein zweites Mal gar nicht fähig. Ich denke, dass ich Ihnen einen großen Dienst erweise, wenn ich Sie jetzt festnehme, Professor Aurieux. Um mich zu hindern, die Aufgabe meines Lebens zu Ende zu führen? Non, weil ich Sie verhafte, bevor Sie bei Madame de Martignac Ihrer nächsten Versuchung erliegen. Handschellen anlegen und abführen, Cocu. Ihre Hände. Herr Professor? Ihre Hände? Herr Professor! Er ist tot, Chef. Es riecht nach Blausäure vermutlich. Was ich Sie schon längst mal fragen wollte, Chef. Was hat Sie eigentlich auf die Idee gebracht, dass es so etwas wie dieses Geheimmuseum überhaupt geben könnte? Wenn ich es recht bedenke, Dr. Gobineau. Er hat mal über ein stilles Kämmerlein spekuliert, in dem der Dieb sich an seiner Beute ergötzen könnte. Und wenn das ein bewusster Fingerzeig war? Ich glaube fast, dass ich darüber gar nicht mehr so genau nachdenken möchte, Cookie. Papa? Papa? Was machst du denn hier, mein Schatz? Psst. Ich wollte dir doch immer schon mal meinen neuen Freund vorstellen. Aber doch nicht ausgerechnet hier und jetzt. Doch. Ich bin dann mal weg. Nein, du bleibst, Cocu. Ruhe bitte. Du? Cocu? Also das glaube ich einfach nicht. Etwas Pietät bitte. Bitte nicht aufregen, Chef. Jetzt seien Sie doch mal endlich ruhig. Mesdames et Messieurs, verehrte Mitglieder und Freunde der Gesellschaft Voltaire. Ich bin als neu berufener Direktor unseres Museums vom Herrn Minister beauftragt worden, unserem teuren Verblichenen ein paar letzte Worte des Abschieds und des Dankes nachzurufen. Professor Jean-Baptiste Aurieux hat nicht nur sein ganzes berufliches und wissenschaftliches Leben dem Andenken und der Würdigung Voltaires gewidmet, es ist ihm auch in mühseligster Kleinarbeit gelungen, alle noch existierenden Reliquien dieses großen Mannes zusammenzutragen und der Nachwelt, das heißt unserem Museum, als geschlossenen Schatz zu hinterlassen. Und nun, verehrte Trauergäste, gestatten Sie mir noch ein persönliches Wort. Lieber Jean-Baptiste, wir beide haben es zu deinen Lebzeiten nicht leicht gehabt miteinander. Aber was auch immer zwischen uns gestanden haben mag, soll hiermit vergeben und vergessen sein. Deshalb Ruhe in Frieden. Gesegnet sei deine Asche. Und nun, und an diesem deinem Grabe verspreche ich dir, dass ich als dein Nachfolger im Amte, dein Lebenswerk im Dienste unseres großen Voltaire mit all meinen bescheidenen Kräften fortsetzen und dein Erbe gewissenhaft wahren und schützen werde. Der Zahn des Voltaire. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Kommissar Joubert, Christian Rogler. Cocu, Max von Pufendorf. Mimi, Lisa Hirdiner. Professor Orieux, Hans Teuscher. Dr. Gobineau, Martin Seifert. Madame de Martignac, Maria Hartmann. Marquise, Ingeborg Mitschinski. Sowie Eugenie Kleesattel, Cordula Dickmeis, Rainer Klute, Alexander Brennecke und Sandro Most. Ton: Alexander Brennecke. Technik: Eugenie Kleesattel. Regieassistenz: Cordula Dickmeis. Regie: Rainer Klute. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2011.